zu dir. Mir wär's grad danach. Und wenn uns dann einer fragt, ob das wahr ist, ja, dann sagen wir nur kein Neid. Mein Schatz, der hat es alles drauf, weil wir zwei uns halt gern haben. Mein Schatz, der hat's, drum geben wir uns nie auf, egal was auch passiert. Wenn man sich so versteht wie wir, ist immer wieder schön mit dir. Mein Schatz, der hat's, das absolute Gefühl. Noch immer wie Zucker im Kaffee.